bei Franchising denkt man ja eher immer so an McDonald's oder Backwerk und was es da alles so gibt. Aber für uns war das eben, das haben wir auch einfach mal so ausprobiert und es hat gut geklappt für uns. Also es gibt eben für mich als Social Franchise-Nehmerin einen Lizenzvertrag, der mich verknüpft mit dem Dachverein. Also wir sind beide jeweils in Vereinsstruktur organisiert. Und genau, dieser Lizenzvertrag regelt eben Dinge, die ich bekomme vom Dachverein im Ruhrgebiet und ja, was ich dafür zahlen muss. Ideencouch, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers. Willkommen auf der Ideencouch. Heute ist Anna von Tausche Bildung für Wohnen zu Gast. Eine Organisation, die Bildungsgerechtigkeit ganz praktisch anpackt. Junge Menschen bekommen mietfreien Wohnraum und engagieren sich im Gegenzug für Kinder aus dem Stadtteil. Was vor über 10 Jahren in Duisburg-Marxloh als mutiges Experiment startete, gibt es heute bereits an 6 Standorten, von Hamburg bis ins Ruhrgebiet. Aber wie schafft man es, solch ein soziales Projekt erfolgreich zu skalieren? Wie finanziert man sowas nachhaltig? Und was braucht es eigentlich für professionelle Managementsysteme? Anna und Jan sprechen über die Kunst der Finanzierung durch Stiftungen, kommunale Förderung und Unternehmenspartnerschaften. Sie diskutieren, wie man neue Standorte aufbaut und welche Rolle Social Franchising dabei spielt. Eine inspirierende Folge über soziales Unternehmertum, die zeigt, auch mit einem sozialen Projekt kann man unternehmerisch denken und handeln und dabei echte Wunder bewirken. Auf geht's! Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freut sich das Ideencoach-Team Jan, Gesa, Sarah und Erik über Likes und neue Abonnenten, damit noch mehr Menschen erfolgreich und glücklich selbstständig werden. Herzlich willkommen auf der Ideencouch. Vielen Dank. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, ich habe von euch vor, wir haben eben gerade schon versucht rauszufinden, wahrscheinlich 4, 5, 6 Jahren mal in der Brand 1 gelesen. Tausche Bildung für Wohnen ist unser Name. Tausche Bildung für Wohnen. Mhm. Und da war so ein Artikel über ein Projekt in Duisburg, glaube ich. Was ich so erinnere, ne, ist, dass da Studenten, die vielleicht auch sowas Ähnliches studieren, eine Wohnung kriegen und dafür mit Kinder unterstützen, unter anderem bei Schulthemen. Genau, ich sehe was, was du nicht siehst, hieß der Artikel. Das weiß ich noch ganz genau. Es war ein sehr schöner Bericht über uns. Okay, ja. Brand 1 ist meine absolute Lieblingszeitung, um auf gute Ideen zu kommen und gute Laune zu bekommen. Mhm. Ich habe damals auch ein bisschen gespendet und habe dann mal geguckt, was aus euch wird. Und ja, und irgendwann bekam ich dann die Info, dass ihr einen Standort in Hamburg aufmacht. Und den hast du ja, glaube ich, aufgemacht. Genau. Da gehen wir gleich rein. Vielleicht gehen wir als erstes mal rein, so was ist, wieso muss es euch geben? Wieso muss es diese Organisation geben? Mhm. Tausche Bildung für Wohnen setzt eigentlich an 3 Ecken an und kombiniert die miteinander. Also es gibt, es wurde gegründet in Duisburg-Marxloh, das ist vielen bekannt als absolute No-Go-Area, sehr problembehafteter Stadtteil. Und da gab es eben viel Leerstand und diesen Leerstand wollten wir nutzen, haben junge Menschen gebracht, die Gestaltungsfreiraum gesucht haben, die was tun wollten. Häufig sind das junge Menschen nach dem Abitur, die dann nochmal einen Bundesfreiwilligendienst bei uns machen. Die werden dann Bildungspatin bei uns im Stadtteil und kümmern sich um die Kinder aus dem Stadtteil und die eben sehr viele Problemlagen gleichzeitig haben. Die kommen oft aus Familien mit geringem Einkommen, haben viel Migrationshintergrund, sind stigmatisiert dadurch, wo sie leben. Und den Kindern wollen wir eben Bildungsgerechtigkeit ermöglichen oder mehr Bildung ermöglichen. Und dafür sind wir angetreten. Also Bildungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit, das sind unsere Themen. Genau, super. Und das Angebot, das konkrete Angebot, versucht das mal zu beschreiben. Genau, also wir haben in allen Stadtteilen, wo wir sind, die Tauschbar eröffnet. Das ist ein in Hamburg zum Beispiel ein langfristig vorher leerstehender Gewerbepavillon mitten im Stadtteil. Da können die Kinder hinkommen, da gibt es Möglichkeiten zu lernen, zu spielen, zu entdecken und genau, also die kommen 2-mal die Woche nach der Schule zu uns für 90 Minuten zur Lernförderung. Da treffen die auf ihren Bildungspaten, ihre Bildungspatin und können gemeinsam lernen, spielen, entdecken. Und darüber hinaus haben wir noch das Ferien- und Freizeitprogramm. Also in den Ferien machen wir Ferienbetreuung. Jedes zweite Wochenende machen wir einen Ausflug, ermöglichen den Kindern eben auch rauszukommen aus dem Stadtteil, mal was Neues zu entdecken. Und das sind eigentlich so die beiden Kernsachen bei den Kindern. Aber wer ganz, ganz viel davon profitiert, sind eben auch die Bildungspatinnen. Und das sind jetzt die Studentinnen, genau. Oder Bundesfreiwilligendienst, also sogenannte Buffdis, genau. Die werden bei euch Bildungspartner. Genau, die dürfen dann ein Jahr mietfrei wohnen bei uns in den WGs und engagieren sich im Gegenzug. Und da passiert ganz, ganz viel. Also natürlich ist es für die schön, dass sie frei leben dürfen, dass sie keine Miete zahlen müssen, gerade in einer Stadt wie Hamburg. Aber das ist gar nicht alles. Also die lernen, sich mit Menschen zu beschäftigen, mit denen sie das vorher nicht getan hätten. Die wohnen in einem Umfeld, wo sie sonst nie hingekommen wären. Und da passiert ganz viel. Also die Bildungspartnerinnen, die lernen eigentlich genauso viel wie die Kinder und gehen dann nach dem Jahr da oder manche bleiben auch länger als andere Menschen wieder hinaus und bringen neue Ideen mit sich, nehmen die mit und sind ganz, ganz neue Menschen manchmal. Okay, toll. Gut, das ist also ein Marktplatz, ne? Wo ihr zwei Dinge kombiniert, also Kinder, die Bock auf anderen Zugang haben. Vielleicht sagst du mal, wie ihr die akquiriert, wenn ich das mal so vertrieblich nennen darf. Ja, die kommen von ganz alleine, also da muss man nicht viel tun. Wir haben täglich, gut, mittlerweile vielleicht nicht mehr, aber am Anfang wirklich täglich Kinder vor der Tür stehen, die wissen wollten, was hier passiert. Die kriegen das mit von ihren Freundinnen, von Eltern, NachbarInnen. Und aber auch über die Schulen. Also wir sind eng im Austausch mit den Schulen im Stadtteil. Also kein Vertriebsproblem auf der Seite? Auf gar keinen Fall. Also okay. Wir haben 120 Kinder jetzt bei uns, die regelmäßig zu uns kommen. Jetzt in Hamburg? Wo sitzt ihr jetzt in Hamburg? Genau. Für die Hamburger? Genau, in Hamburg Steilshoop. Steilshoop, genau. Die meisten waren da noch nicht. Also es ist keine No-Go-Area, würde man glaube ich nicht sagen. War es aber mal. Also, ja, das war, ich weiß, ich hatte tatsächlich... gerade habe ich mich in Nairobi, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben war, mit einem anderen Unternehmer darüber unterhalten. Und der erzählte, er hat mal Befragungen gemacht in Steilshoop, weil kein anderer dahin wollte. Ja. Ja, wir hören das öfter mal. Ist aber eigentlich ganz nett, hat auch eine hohe Lebensqualität, ganz viel Grün. Es sind so verschiedene Ringe und es gibt immer einen großen Innenhof, der Bramfelder See ganz ums Eck. Eigentlich ist es schön, aber trotzdem will niemand hin. Okay. Okay, da seid ihr. Und da sind jetzt 120 Kinder. Also quasi über den Vertrieb irgendwie müssen wir uns keine Gedanken machen. Habt ihr Probleme, Bildungspaten zu bekommen? Schon eher. Eigentlich aber auch nicht so stark. Also wir haben 6 Plätze für BundesfreiwilligendienstlerInnen, die dann wirklich in Vollzeit bei uns sind. Und die kriegen wir leicht weg, weil eben junge Leute, die einen BFD machen wollen, vielleicht die Stadt verlassen wollen, die können sich von dem Gehalt, was man da kriegt, das sind 420 Euro bei uns. Davon kann man sich ja keine Wohnung leisten. Deswegen, da haben wir ganz, ganz viel Nachfrage. Wir haben aber auch noch 3 Plätze für Studierende, die dann eben für 8 Stunden in der Woche bei uns sich engagieren und dafür mietfrei wohnen dürfen. Und die haben wir jetzt im Moment auch voll, aber da ist es schwieriger, glaube ich, einfach, weil es noch nicht so bekannt ist hier. Denn an sich ist es ja für Studierende ein super Angebot. Ja, ja, also statt irgendwie in der Kneipe kellnern, 8 Stunden Kinder qualifizieren, vielleicht passt es ja auch zum eigenen Studienprogramm. Okay, verstanden. Gut, also das ist quasi, eigentlich sind die 2 Teile des Marktplatzes, die zusammenzubringen, nicht so schwierig. Wer finanziert es? Wer zahlt die 420 Euro? Zahlt ihr die oder zahlt das? Also das wird vom Staat bezuschusst, aber klar, die Taschengelder bezahlen wir. Wir haben hohe Kosten, Nebenkosten. Wir müssen die Immobilien selbst nicht bezahlen. Da kommen wir zum ersten Partner, das ist die Vonovia in Hamburg. In allen Tauschebildungsstätten haben wir ImmobilienpartnerInnen. Also ein Schlüsselpartner. Genau, ja? Das auf jeden Fall. Also man braucht auf jeden Fall jemanden, der einem die Wohnung mietfrei zur Verfügung stellt. Was springt für die dabei raus? Ja, Image. Wieso machen die das? Image, ja. Bessere Presse. Die Vonovia hat ja jetzt also nicht das beste Image. Deswegen das okay. Auf jeden Fall. Und also man muss sind auch sagen. Sind die, wo in Berlin die Demos waren, die zu enteignen oder so, ne? Genau. Ja. Ja, ja, und die Tauschbar zum Beispiel, das stand wie gesagt 10 Jahre leer. Also es sind auch dann oft Immobilien, die sie gar nicht vermieten können. Die Wohnung natürlich schon, das sind wir auch sehr, sehr dankbar, dass wir die so bekommen. Und wir sind mit 2 Wohnungen gestartet, haben jetzt diesen Sommer die 3. bekommen. Also die sind schon auch sind ein sehr wichtiger Partner. Und WG ist einfach hilfreich für euch, weil erstens die Leute dann auch noch mehr Austausch untereinander haben und zweitens ihr mehr Kräfte pro Wohnung. Ja, und es ist halt ganz entscheidend, dass die Leute wirklich im Stadtteil wohnen, um wirklich das zu verstehen, wie die Leute in Steilshoop leben, wie die Kinder leben, welche Probleme sie haben. Deswegen müssen die Wohnungen auch in unmittelbarer Nähe sein. Super. Du sagtest eben, kommen wir zum ersten Partner. Ja? Was für weitere Schlüsselpartner habt ihr, damit dieses Modell funktionieren genau, kann? Genau, also wir werden viel von Stiftungen finanziert, dann Spenden aus der Zivilgesellschaft, Unternehmenspartnerschaften, also Unternehmen, das sagt hier, wir übernehmen eine Patenschaft für ein Kind für ein Jahr zum Beispiel. Und, was kostet das? Das sind so, es waren immer 2400, ich glaube es ist 2600 mittlerweile, aber so genau um den Dreh. Damit kann halt ein Kind für ein Jahr an allen unseren Angeboten teilnehmen. Okay. Genau, und dann eben auch versuchen wir in jeder Stadt, wo wir sind, so ein bisschen kommunale Gelder abzubekommen. Das funktioniert im Ruhrgebiet gut über, oder in manchen Städten, wo wir sind, gut über Bildung und Teilhabe. Das Bildungs- und Teilhabepaket ist ja dafür da, dass Kinder aus finanzschwachen Familien kulturelle und Bildungsteilhabe eben erfahren können. Und darüber können die eben auch Lernförderung bezahlt bekommen. Das heißt, also die beantragen das dann. Ich erinnere, das war, glaube ich, mal CDU-Ding, ne? Oder wer hat das irgendwie, durch die Regierung war es ein paar Jahre her. Ist schon eine Weile her, das weiß ich gar nicht. Und dann beantragt man das dann bei der Auch das ist überall unterschiedlich. Ja, das ist Stadt zu Stadt unterschiedlich geregelt. Genau, und zwar, weil das geht sozusagen die Harzen, also, ne? Um es mal so auszudrücken. Und das Management von dem Programm ist in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. In Hamburg wird das zur Hälfte von der Stadt bezahlt und zur anderen Hälfte, ich glaube, von der Bundesagentur. Genau, es kommt ein bisschen darauf an, welche Bezüge die Familien beziehen, ob es jetzt Kinderzuschlag, Wohngeld oder eben Bürgergeld ist. Und dann kriegen die so Gutscheine, mit denen sie euch bezahlen. Könnten, ja, theoretisch. So klingt es ganz gut. es ist wirklich ein absoluter administrativer Aufwand und es wird längst nicht alles Geld, was eigentlich da wäre, abgerufen. Das grundsätzliche Problem in Hamburg muss ich mich aber leider gar nicht damit beschäftigen, weil Lernförderung nur von den Schulen angeboten werden darf in Hamburg. Also ja. Ich erbringe zwar die Leistung, ich kann dafür aber kein Geld bekommen. Aha. Ja. Um die Stadt Hamburg aber zu verteidigen, wir kriegen über bezirkliche Sondermittel des Bezirks Wandsbek eine halbe Stelle finanziert. Also da spielen sie zumindest ein bisschen mit. Okay. Und also wir haben jetzt quasi ein Finanzierungsprodukt, Unternehmen Patenschaft pro Kind, 2600 Euro. Das Modell kennt man ja ganz gut. Ich glaube, am bekanntesten ist es über, wie heißen die noch, die, wo man dann so in Afrika so Kinderpatenschaften, ne? Bei Stiftungen, habt ihr da auch so eine Art Produkt? Ja, Stiftungen sind ja sehr unterschiedlich, also die haben ja meistens sehr konkrete Vorstellungen von dem, was sie haben wollen und sehr konkrete Antragsformulare und so, deswegen ist es da sehr unterschiedlich. Wir haben insgesamt drei verschiedene Pakete entwickelt, das ist eben die Kinderpatenschaft, eine Bildungspatenpatenschaft und eine ganze Standortpatenschaft. Das sind so die drei Pakete, die wir haben und da muss man immer ein bisschen gucken, wie es passt oder ob die Stiftung eben. Also es gibt ja auch viele Stiftungen, die tatsächlich einfach generell den Vereinszweck unterstützen und das ist für uns natürlich am wertvollsten. Okay, stimmt. Das habe ich auch gesehen. Ertragsquellen hast du im Geschäftsmodell, das ist ja auch ein Geschäftsmodell vorher ausgefüllt. Und da redest du davon, idealerweise langfristige Partnerschaften mit Stiftungen, idealerweise ungebundene Mittel. Genau. Erklär uns mal, was das Wichtige an ungebundenen Mitteln ist. Das ist halt für uns einfach eine Freiheit, die wir haben, ein bisschen mehr Gestaltungsfreiraum, dass wir nicht zum Beispiel beantragen, wir brauchen hier Geld für einen Kickertisch, eine Tischtennisplatte und das und dann ganz genau das auflisten müssen und eben genau das Geld auch nur bekommen für diese Gegenstände, die wir dann angeschafft haben, sondern einfach ein bisschen mehr Freiheit haben in unserem finanziellen Wirken und vor allem auch einfach solche Sachen finanzieren können, die nicht attraktiv sind, wie Betriebskostenabrechnung, GEZ und so weiter. Das zahlen wir auch alles und das ist immer nicht so attraktiv für die FörderpartnerInnen. Ja. Genau, also alles, okay, was so ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ne? Also dass auch Stiftungen haben ja eine Rationalität, ne? Also die Organisationssoziologen nennen das eine lokale Rationalität, das liebe ich, das ist den Ausdruck. Das heißt, von außen gesehen ist es manchmal nicht so rational, dass dann da so Formulare gibt und irgendwie, dass die keine Lust haben, die GEZ-Gebühren zu übernehmen und so. Aber aus deren Logik, die wollen natürlich möglichst viele Kinder für möglichst kleinen Preis irgendwie finanziert bekommen, damit sie das dann in ihrer Broschüre drucken können. Genau. Ja, und wir machen ja auch so Ausflüge mit den Kindern, Ferienprogramme und so. Das ist nie ein Problem, das finanziert zu kriegen oder auch Lernmaterialien und so. Das kriegt man immer, weil das lässt sich gut verkaufen. Aber eben die Gehälter, ne, da wird schon schwieriger. Mhm. Okay. Und das ist auch der Grund, weswegen ihr so verschiedene Schlüsselpartner habt. Wahrscheinlich, weil die Kommunen oder Städte tun sich eigentlich ein bisschen einfacher mit Gehälter bezahlen. Mhm. Ne? Mhm. Auch nicht langfristig, sondern immer nur projektbezogen. Mhm. Aber da muss man dann, kannst du uns einmal mit reinnehmen, was das bedeutet. Jetzt hast du ja eben gesagt, um die Stadt Hamburg zu verteidigen, der Bezirk Wandsbek finanziert eine halbe Stelle. Wie viel Verwaltungsaufwand ist das? Was muss man da so machen, um so eine halbe Stelle zu bekommen? Also es war natürlich ein bisschen Vorarbeit. Beim ersten Mal, da musste ich auch tatsächlich mal in die Bezirksversammlung, ich weiß aber nicht, wie diese ganzen politischen Gremien so heißen, und wirklich mal das Projekt vorstellen und Rede und Antwort stehen quasi. Und jetzt im zweiten Jahr ging es dann ein bisschen leichter, den Antrag einfach zu verlängern. So, da muss man dann nur noch mal bei der Abstimmung dann des Finanzausschusses da sein und eventuelle Fragen beantworten. Aber natürlich, es ist Antragstellung, dann sind da noch, müssen die ganzen Zahlen auseinanderklamüsert werden quasi und Berichte geschrieben werden oder Anträge, Texte eben auch geschrieben werden und dass danach dann eben auch alles wieder abgerechnet werden. Ne? Also es ist schon, Aufwand, aber ja, gehört halt dazu. Mhm. Ja, okay. Wir haben ja im Vorgespräch, habe ich eben kurz gefragt, ob ihr auch europäische Sozialfondsmittel einsetzt, sogenannte ESF-Mittel, ne? Für den Hörer ist wahrscheinlich die größte Finanzierungslinie für soziale Projekte. Mhm. Die sind so organisiert, es gibt immer so 3, 4, 5 Jahresperioden und die Länder schreiben dann Schwerpunktthemen aus, häufig auch schon sehr spezifisch, also Frauen, Gleichberechtigungsförderung an Schulen, besonders für sowieso oder so, ne? Und dann kann man sich da bewerben. Häufig ist auch so, dass man vorher das eigentlich schon mit denen besprochen hat, was man bieten kann, und die das gut finden und sagen, dann schreiben wir das mal so aus und gucken mal, ob sich da mehrere bewerben. So, und das wird dann in Hamburg zum Beispiel 60% von Hamburg bezahlt und 40% aus Brüssel. Das heißt, die Hamburger suchen sich raus, was von den Brüsseler Sachen sie auch wichtig und gut finden, und das kofinanzieren sie. Mhm. So läuft das, ne? Und du hattest irgendwie sofort gesagt, sag nochmal, genau. Wieso keine ESF-Mittel? Ja, wir trauen uns da nicht ran. Es ist uns zu viel, also irgendwie zu groß und zu viel Verwaltung. Und das ist dann ja in einem Ausmaß, wo man eigentlich eine ganze Stelle braucht, die sich nur mit dieser Verwaltung befasst, mit den Rechnungen und ja, dem Ganzen, ne, drumherum. Und das wollten und konnten wir bisher nicht leisten. Mhm. Genau, finde ich auf eine Art auch sehr schlau. Also wir haben da selbst auch eine leidvolle Erfahrung gemacht. Eigentlich eine ganz gute, muss ich sagen. Mhm. Ne? Wir haben als bis vor 10 Jahren mehrere ESF-Projekte gemacht. Aber ja, es ist viel Verwaltung, und das ganz Wichtige ist, dass man echt Profis an der Seite haben muss. Die gibt es auch, ne? Sind irgendwie so Menschen, die Spaß daran haben, sowas gut zu organisieren, die Rationalität der verschiedenen Akteure kennen und die dann die Systeme implementieren, die man von Anfang an hat. Ja, weil das Schlimmste ist, wenn nachher eine Forderung kommt, die man überlesen hat oder die man nicht verstanden hat oder so. Ja, und diese Verwaltungsstelle wird dann ja auch mitbezahlt, ne? Das ist eigentlich das Schöne. Das ist ein bisschen verrückt, aber es ist halt so, wenn die öffentliche Hand Geld gibt, dann brauchen sie ganz viel Nachweise, dass alles richtig ist. Man muss dann irgendwie jede Ausgabe über ein paar tausend Euro ausschreiben, muss dann nachweisen, dass man das 3 verschiedene Anbieter hatte oder dass man zumindest ausgeschrieben hat. Das, der Vorteil ist, also wir haben das 10 Jahre gemacht und dann irgendwann gesagt so, boah, das machen wir nicht mehr, und ist dann 10 Jahre nicht mehr gemacht. Und dann kam aber mal der Tag, wo wir gefragt wurden, dass der Staat ein Ziel hatte, in diesem Fall Unternehmer, die in großen Schwierigkeiten sind und sich damit beschäftigen, insolvent zu gehen, für die ein Programm zu machen. Und das ist eigentlich ein Bildungsprogramm. Und dann haben wir gedacht, daraus machen wir eine Plattform. Und die wollten wir sowieso immer schon machen und haben die dann irgendwie finanziert bekommen. Instart.de heißt das. Und ja, das ist dann häufig auch große Töpfe, ne? Die muss man richtig professionell verwalten. Da muss man alles richtig machen von Anfang an. Und von daher ist es richtig, sich nicht ranzutrauen, wenn man sagt so, boah, ist vielleicht noch zu groß. Oder aber wenn man die Systeme im Platz hat und auch das richtige Personal, die richtigen Kernfähigkeiten, da können wir jetzt ja noch mal reingehen, was bei dir bei Kernfähigkeit steht, dann hat man dann auch 4 Jahre Finanzierungssicherheit, ne? Ja, und das ist ja auch ein ganz großes Thema, was wir auch schon angesprochen haben. Wir sind eigentlich immer nur am Hinterherrennen des Geldes und haben dann eben die Zeit nicht mehr wirklich das zu tun, was wir eigentlich wollen und gut können, nämlich die Arbeit mit dem Kind. So, und deswegen ist es, wer weiß, wo wir noch hinkommen. Ich habe ja auch schon angedeutet, wir wollen noch wachsen und größer werden und in andere Städte gehen. Und dafür wäre das ja vielleicht, müssen genau. wir es uns dann doch mal trauen. Ja, genau. Dann gehen wir da jetzt mal rein, also Kernfähigkeiten und dann in andere Städte gehen. Das war ja auch also eine von 2 Themen, die du mitgebracht hast, wo wir gleich mal ein bisschen zu arbeiten. Ne? Also einerseits Finanzierung, Geldgeber finden. Gibt es da noch irgendwas, was ich sehe, was du nicht siehst oder wo wir irgendwas optimieren können? Also bei ESF kann ich dir sagen, ist eine der Kunst, dass man ganz viele Sachen, die einem angeboten werden zu finanzieren, nicht nimmt. Mhm. Ja, ganz, ich nehme mal sowas wie Fahrkosten und so, dass man lieber die Buskarten alle nicht bezahlen lässt und dafür die ganze Administration nicht hat. Mhm. Also sich auf ganz wenige große Sachen konzentrieren, zum Beispiel Personalstellen. Eigentlich macht es auch total Sinn, immer ganze Personalstellen zu machen, weil da muss man weniger nachweisen bei ESF. Wenn du eine halbe Personalstelle machst, dann musst du einfach nachweisen, dass diese Person wirklich diese Hälfte der Zeit arbeitet. Ne? Mm. Das kann man natürlich standardisieren, aber muss man sorgfältig machen. Also wenige große Kostenblöcke nehmen und auf deren Verwaltung man sich dann spezialisieren. So. Das ist so ein bisschen die Kunst. Und da eben Leute reinholen, die zum Beispiel auch von der anderen Seite, es hat ja keiner ein Interesse, dass man Mist baut, ne? Dass die empfohlen werden oder die das gut kennen und die dann in der Firma die Systeme implementieren, die man dann selber ausfüllt. Mhm. Kernfähigkeiten. Das wäre eine Kernfähigkeit, ne? Die steht aber hier nicht drin. Die haben wir nicht. Also ich lese mal vor. Flexibilität, Anpassung an das, was gebraucht wird. Zweitens, mit Herz und Kopf, wir stürzen uns rein in den Stadtteil und nehmen ihn mit allem auf, was wir haben. Drittens, wir werden ein diverses Team mit Menschen mit verschiedenen Hintergründen, die Offenheit und die Freude am Umgang mit Kindern verbinden. Viertens, lernende Organisation. Fünftens, Zusammenarbeit mit anderen Akteuren im Stadtteil. So, und passt jetzt ganz gut, ne? Das habe ich jetzt gar nicht so geplant, aber eigentlich würde ich sagen, das ist das Fachliche. Aber ein Unternehmen besteht ja nicht nur aus der Facharbeit. Es besteht auch aus einem Managementsystem und einer Vision. Mhm. Eine Vision habt ihr eine tolle, fachlich seid ihr bestimmt auch gut. Aber in diesem Managementsystem würde vielleicht jetzt hier dazugehören, eine Kernfähigkeit, öffentliche Gelder akquirieren und verwalten und Systeme zu implementieren, dass das dann gut läuft, korrekt läuft. Mhm. Und dafür muss man dann vielleicht jemanden ins Team holen, wie das auch sonst bei einem Unternehmen ist. Man holt ja verschiedene Ressourcen rein. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen fremd und komisch für viele Sozialprojekte, weil man will ja dieses Sozialding im Mittelpunkt machen. Aber man braucht halt dann auch ein Managementsystem. Und an dieser Stelle, wenn es absehbar ist, dass es vor allem um öffentliche Gelder gehen wird oder zumindest ein wichtiger Baustein ist, dann braucht ihr jemanden im Team, der das gerne macht, der das gut macht. Ja, es gibt Leute, die sowas viel gemacht haben. Ja, das ist lustig insgesamt so. Ne? Also ich sage es gerade heute Morgen an so Buchhaltungssachen und da haben wir auch wieder drüber gesprochen, das sind nicht die Sachen, die uns Freude machen. Da quälen wir uns so durch und das ist ja auch genau wieder sowas. Ne? Also und genauso braucht man dann in dem Bereich immer auch jemanden, der das gerne macht. Ja, ja, ja. Und ne, also das ist dann irgendwie, Gott sei Dank sind wir ja alle verschieden. Ja? Mhm. Und an dieser Stelle auch. Also hier bei uns macht das Andrea und die macht das total toll und macht das total gerne und die ist sorgfältig als Typ. Ja, ich bin jetzt nicht so ein sorgfältiger Typ, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Und ja, ich bewundere sie, dass sie sorgfältig ist und das dann auch genau nimmt. Und vorher gab es eine Corinna, die hat das irgendwie bei uns ganz toll gemacht und die ist dann auch in andere Organisationen. Die war dann auch mal bei der IFB, die kennt quasi so die andere Seite. Und das ist natürlich total wertvoll, wenn du in deiner Karriere an mehreren Stellen auf verschiedenen Seiten des Schreibtisches saßt und dann weißt, wie die sich auf der anderen Seite fühlen. Mhm. Ne? Weil derjenige, der euch das Geld gibt, der muss ja auch, ist ja auch rechenschaftspflichtig. Mhm. Ja? Läuft das denn alles gut? Und dann kommt irgendwann der Rechnungshof oder irgendeine Prüfung oder so. Hatten wir alles schon. Wir werden wahnsinnig oft geprüft, ehrlich gesagt. Vor allem, weil unsere Mittelgeber immer sagen, boah, ihr seid ja so gut organisiert. Können wir die Prüfer aus Brüssel zu euch schicken? Die Frage ist irgendwie eher rhetorisch, ja. Das ist natürlich für uns dann auch wieder ein, zwei Tage Arbeit. Aber wir sind halt gut organisiert. Und das gibt Credibility, also Vertrauen. Und ich glaube, das fehlt im Kernfähigkeitsspektrum. Ja, mag sein. Du hast ja erzählt, also ihr habt noch Großes vor, ihr seid jetzt schon in 5 Städten. Erklär uns noch mal so ein bisschen, wie es dazu gekommen ist. Also in Duisburg war, glaube ich, das Mutterprojekt, ne? Und wie kam es dazu und wie ist das organisiert? Tatsächlich in 6, also in 5 im Ruhrgebiet und eben Hamburg als 6. Bisschen Außenseiterin. Quasi Ruhrgebiet. Genau. Ja, in Duisburg ging es alles los, in Duisburg-Marxloh. Und eigentlich war das gar nicht so der Plan, das größer zu machen. Es ist einfach so passiert und das ist irgendwie in unserer Vereinsgeschichte auch so ein bisschen verankert, dass die Dinge irgendwie einfach so passieren und wir dann aufspringen und mitmachen. Und zwar kam irgendwann 2018 Gelsenkirchen als Stadt, ist ja ärmste Stadt Deutschlands, auf uns zu und wollte das Projekt gerne auch haben. Und dann haben wir das gemacht in Gelsenkirchen-Irkendorf, auch ein ganz, ganz spannender Stadtteil. Und danach sind noch Witten und Dortmund und Essen hinzugekommen. Und tatsächlich war es dann den Ruhrgebietsleuten eigentlich auch genug. Und es ist ein bisschen eher so meiner persönlichen Biografie geschuldet, dass wir jetzt auch in Hamburg sind, weil ich Hamburgerin bin, immer zurück wollte. Dann meine Tochter bekommen hatte und klar war, ich kann nicht im Ruhrgebiet bleiben, ich muss das jetzt machen. Und ich habe ehrlich gesagt gar nicht so richtig daran geglaubt, dass das klappt, weil ich mich auch eigentlich nie so als Gründerin gesehen habe. Ich wollte nur einfach den Job nicht verlieren. Mhm. So, es war mein absoluter Traumjob und ich musste den mitnehmen und ich hätte es mir nicht verziehen, wenn ich es nicht versucht hätte. Und tatsächlich hat es dann ganz gut geklappt. Toll. Und jetzt sind wir hier, genau. Ja, toll. Das erinnere ich noch, wie ich eine E-Mail kriegte irgendwie von dir, dass du das jetzt anfängst und auf kleiner Flamme und so. Das hattest du ja eben schon mal gesagt, das ist auch so ein bisschen das Problem, wenn man so einen neuen Standort eröffnet, dass natürlich ganz viel Vorarbeit, Akquise und so weiter nötig ist, bis das Geld fließt. Mhm. Und da fragtest du so, ja, ich verstehe gar nicht, wie das andere machen. Das ist ganz üblich, ne? Das nennt man nebenberufliche Gründung. Ja, und das ist ganz üblich. Das ist sogar in unserer Landschaft gut etabliert. Also du kannst ja zum Beispiel, wenn du arbeitslos bist, darfst du ohne Abzüge, kannst du parallel gründen, kriegst vielleicht sogar einen Gründungszuschuss und darfst dann aber eben nur bis zu 15 Stunden pro Woche arbeiten. Aber da musst du nicht die Stunden aufschreiben, ja? Oder als Rentner darf man so viele Stunden arbeiten und kriegt trotzdem Rente. Das ist jetzt gerade, glaube ich, versucht die Regierung gerade hochzusetzen oder hat es hochgesetzt. Als Schüler darf man so und so viele Stunden. Also dieses nebenberuflich macht total Sinn, weil man erstmal weniger Risiko hat, weil es ja nur das zweite Standbein ist und das andere einen finanziert. Egal, ob es jetzt Rente, Staat oder das Unternehmen ist, bei dem man arbeitet. Und man macht dann eben, kann das dann so langsam, ne, dann ist man vielleicht erst nur einen Tag die Woche da und dann irgendwann, das ist ja auch heutzutage bei Arbeitgebern viel mehr angesehen. Bei mir im Team, glaube ich, über die Hälfte machen irgendwie noch was nebenberuflich Selbstständiges. Hm. Ich finde das auch super, weil die dann sehen, wie hart das Leben da draußen als Gründer ist so und zufriedenere Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen werden. Ja, und also eigentlich, wenn du neue Standorte aufbaust, brauchst du Leute, die perspektivisch Lust haben, sowas ganz zu machen oder vielleicht sogar ganz modern eben so Patchwork, ne? Work Enrichment, also so, dass man irgendwie sagt, was fehlt mir in meinem Job und das hole ich mir woanders dazu. Und dann mache ich halt einen Tag die Woche, leite ich einen kleinen Standort. Ja, und dann hole ich mir dann irgendwann eine zweite Person und so und bleib. Also es muss gar nicht so sein. Ja, nicht ganz oder gar nicht. Genau. Ne? Ja. Das ist ganz modernes Gründen. Inzwischen haben wir in Deutschland über 50, glaube ich, über 60% der Gründungen starten nebenberuflich und viele bleiben es auch. Hm. Spannend. Gut, und wie, was habt ihr da jetzt vor weiter? Wie wollt ihr, geht ihr das mit einer Management-Strategie an? Genau, das, da kann ich noch gar nicht so viel drüber sagen, weil wir da auch noch ein bisschen am Anfang sind. Aber wir haben jetzt im Herbst auf jeden Fall noch so einen Strategietag dazu und gucken dann mal, wo uns die Reise hinführt. Mhm. Okay, ja. Strategie, habe ich mal gelernt, ein toller Strategie-Guru gesagt, ist oft sind die besten Strategien, dass man rausarbeitet die Patterns, also das, was bereits einigermaßen funktioniert. Mhm. Ja? Die wenigsten Strategien so, man denkt das immer so, ne? Die Firma hat neue Strategie, also der CEO hat geduscht und dann kam ihm und dann ist er hingegangen, hat 10.000 Leuten gesagt, ab jetzt ist vorne links irgendwie so, ne? Mhm. Rum und nicht mehr rechts rum. Das ist natürlich nicht so, sondern die probieren Sachen aus, manchmal sogar gar nicht gewollt von der Unternehmensleitung. Es wird was ausprobiert. So, die meisten Innovationen entstehen so nebenbei, manchmal gegen die Richtlinien. Und dann wird das legalisiert und dann merken die, oh, das ist ja interessant. Und dann wird es zur Strategie erkoren. Hm. Und das würde ich euch auch für euren Strategietag mitgeben. Ne? Du hast ja eben schon gesagt, wir sind gut darin, aufzuspringen, irgendwo mitzumachen. Das ist eine total typische unternehmerische Tugend. Wir haben auch einen Podcast damals dazu gemacht, das heißt Effectuation. Ja, und die meisten Unternehmer entstehen nicht, wie die BWLer sich das vorstellen, so am Reißbrett und so. So entstehen Großunternehmensinitiativen, aber noch nicht mal da. Hm. Sondern die meisten sind, haben so Managementprinzipien, wie viel Verlust kann ich mir leisten? Hm. Ne? Oder was funktioniert schon? Oder wie könnte ich dem Zufall, meinetwegen Corona-Zufall, wie kann ich daraus Nutzen ziehen? Ja, also guckt dahin, was ihr alles schon gut könnt und was schon Tolles passiert ist und überlegt, wie ihr vielleicht aus dem Pattern was machen könnt. Und wenn das hier jemand hört, also ich verstehe, also ihr werdet nicht uninteressiert, wenn jemand sagt, ich sehe entweder ein Mensch, der sagt, ich möchte hier einen Standort aufbauen in meiner Stadt, und kann es mir vielleicht auch leisten, erstmal nebenberuflich das zu entwickeln, ohne sofort Geld zu bekommen. Mhm. Und ihr werdet auch nicht unglücklich, wenn es jemand hört, der sagt, ich möchte, dass hier sowas entsteht. Und ich habe auch das Geld dafür. Genau. Was nee, kostet total. Denn so eine Standortpatenschaft hier? Ja, das kommt dann immer so drauf an. Ne? Also ein ganzer Standort kalkulieren wir pro Jahr mit 200.000. So um und bei. In Hamburg ist es aber jetzt schnell auch sehr viel teurer geworden, einfach weil so ein großer Bedarf ist, da ist und wir einfach auch gewachsen sind. Also das kommt immer ein bisschen ne? Okay, auf aber haben wir mal eine Hausnummer. An. Genau, ne? Ja. Und gut. Wir wollen natürlich eigentlich gerne in alle Ecken der Republik. Also jetzt haben wir den Norden und den Westen. Da muss Süden und Osten bald nachziehen. Gut, dann lass uns doch nochmal, genau, du hast ja noch gesagt Social Franchise. Also erklär nochmal, was du darunter verstehst. Und bist du jetzt so Social Franchise-Nehmerin? Genau, ja. Also bei Franchising denkt man ja eher immer so an McDonald's oder Backwerk und was es da alles so gibt. Aber für uns war das eben, das haben wir auch einfach mal so ausprobiert und es hat gut geklappt für uns. Also es gibt eben für mich als Social Franchise-Nehmerin einen Lizenzvertrag, der mich verknüpft mit dem Dachverein. Also wir sind beide jeweils in Vereinsstruktur organisiert. Und genau, dieser Lizenzvertrag regelt eben Dinge, die ich bekomme vom Dachverein im Ruhrgebiet und ja, was ich dafür zahlen muss. Und für mich war es dadurch natürlich viel einfacher, weil ich die ganzen Systeme, die ganzen IT-Strukturen übernehmen konnte. Das ganze CI, die Website konnte ich eigentlich copy-paste weiterverwenden und eben auch die, ja, sowas wie die Qualifizierung der Bildungspartnerinnen, das machen wir zusammen. Und ich bin ja hier ein kleines Team, aber weil wir auch schon von Fachpersonal gesprochen haben, ne, im Ruhrpott sitzt dann eben nochmal ein Fundraiser und der Fundraiser ist zwar kein Geld für mich, aber der entwickelt Pakete, die ich mitnutzen kann. Und genau, so läuft es super gut bei uns, weil ich aber ja auch, also wir haben eine sehr starke Vertrauensbasis, weil ich eben dort vorher 3 Jahre gearbeitet habe auch. Ne? Und wir kannten uns beidseitig und ja, ideal, ne? Ja. Ideal. Das ist man wahrscheinlich dann, wenn jetzt jemand sich bei euch meldet und einen Standort aufmachen will, sagen so, also eine Weile erstmal ins Mutterschiff. Genau. Und gucken, wie die verschiedenen Positionen auch am Rudern und auch am Steuer und so weiter, wie das funktioniert. Genau, das ist auch einfach so die Seele von Tauschebildung nicht verwässert wird, ne? Dass man die gleichen Ziele hat und so. Ja, finde ich aber ganz stark. Also für mich ist das eigentlich ein tolles Thema, wo man sieht, wo man aus der For-Profit-Welt, also Franchise-Welt, und lass uns ruhig bei McDonald's bleiben, ja? Also was ist denn die, wieso sind die so stark geworden? Weil sie halt standardisiert haben. Die haben halt lange ausprobiert, wie der beste Weg ist, Pommes zu machen und wie die gut schmecken und mit am wenigsten Öl und frisches Öl und frag mich nicht. Und dann wird das weltweit ausgerollt. So, ne? Und da, glaube ich, kann der Sozialsektor was von lernen. Von daher finde ich es total toll. Und das hilft dann auch dem Mutterschiff, wenn man jemandem weiß, man will das jetzt mehreren beibringen, dann fängt man an, darüber nachzudenken, wie man es macht und macht es dann vielleicht auch ein bisschen besser. Ne? Und implementiert Managementsysteme, heißt das so groß, einer meiner Lieblingsbücher, ich dir vielleicht auch empfehlen würde zu lesen, ist von Gerber, Michael E. Gerber, auf Englisch The E-Myth, das, also das Entrepreneurship-Mythos und auf Deutsch, wie sie ein erfolgreiches Kleinunternehmen gründen, ne? Gibt es nicht mehr, kann man nur noch gebraucht kriegen oder bei mir eine Raubkopie anfordern. Aber es ist ein ganz einfaches, schlecht gelayoutetes, schlecht übersetztes Buch auf Deutsch, aber ganz stark vom Inhalt. Und er redet eben von Managementsystemen. Und seine Kundin in dem Buch ist einfach eine Frau, glaube ich, die Kekse backt und davon leben will. Und die natürlich erstmal sagt, Managementsystem. Mhm. Aber für ihn ist Managementsystem etwas, was sich wiederholen kann. Wo man, wenn man beim Friseur ein Beispiel von ihm einen Kaffee kriegt und das toll findet, und das nächste Mal geht man da hin und kriegt keinen Kaffee, dann ist man enttäuscht. Das ist das Gegenteil von dem Managementsystem. Ja, also wiederholbare, positive Erlebnisse, Gefühle, Nutzen kreieren. Darum geht's. Und das ist in dem Franchise toll. Also Franchise-Systeme versuchen, sich das zu überlegen. Oder das Mutterschiff überlegt sich, wie könnte Anna in Hamburg fundraisen, und dann denken die drüber nach und bauen Pakete und merken auf einmal, ah, okay, super, so weit waren wir hier auch noch nicht. Und das finde ich wirklich stark. Ja, und das passt ja auch wieder mit unserem Kerngedanken, dem Voneinander lernen, ne? Und nicht, es ist ja nicht so, dass bei uns die Bildungspatinnen den Kindern nur was beibringen, sondern die Kinder auch uns. So ist es dann eben auch mit Franchise-Nehmer und GeberInnen so. Super stark, ja. Und ich glaube, das ist jetzt auch, wenn wir jetzt mal nochmal ein bisschen arbeiten an Skalieren und an Finanzierung, ich würde jetzt erstmal sagen, das ist auch ganz toll für Kommunen oder für Stiftungen zu wissen, da kommt nicht jemand, der das neu erfindet, sondern da kommt ein Managementsystem. Ja? Ja, das war auf jeden Fall sehr hilfreich für mich hier auch. Also als ich angefangen habe, waren so die beiden Hauptknackpunkte, wovor ich Angst hatte, wie findet man Wohnraum in Hamburg, der einem mietfrei zur Verfügung gestellt wird, und wie kriege ich das finanziert? So, und mit dem Wohnraum war es dann tatsächlich wirklich ganz einfach, weil wir im Ruhrpott schon mit der Vonovia zusammengearbeitet haben und die mir hier den regionalen Kontakt gegeben haben und ich da einmal war, das vorgestellt habe, und dann ging es nur darum, die passenden Immobilien zu finden. So. Und die waren sofort überzeugt. Also ich musste die nicht überzeugen. Ja, so. A pattern worked strategy. Ja? Ja, super. Und genau so war es bei den Stiftungen dann auch. Da hatte ich gleich sehr viel mehr Credibility einfach als die Christine Blix, die damals vor über 10 Jahren im Ruhrpott die Türen eingerannt ist und alle meinten, ja, gute Idee, aber klappt eh nicht. So. Ich konnte halt sagen, ja, es klappt hier so, so. Ich hatte die Bilder, ich hatte die Pressestimmen, den Brand-1-Artikel dabei. Ja, also das längste Projekt, was wir haben hier bei Everest, ist Firmenhilfe.org. Da geht es ja darum, dass Kleinunternehmer, wenn sie in Krisen sind, irgendwie quasi eine Unternehmensberatung am Telefon oder heutzutage auch digital kriegen. Und das war damals die Geschichte, weil das habe ich in England, in Birmingham kennengelernt, fand das total stark und habe das dann einer Person in der Wirtschaftsbehörde, Frau Ramm, falls Sie das hören, erzählt. Und für sie war auch, glaube ich, ganz entscheidend dabei, dass es das schon gab, dass die gesagt haben, wir helfen euch. Wir hatten keine formale Lizenz, aber auf eine Art haben wir von denen ein System gekriegt. Und wir haben gesagt, lass uns das mal ein Jahr ausprobieren, ob das funktioniert. Und wenn nicht, ist auch okay. Wir haben dann sozusagen erstmal eine einjährige Finanzierung zur Probe gekriegt. Und konnten dann zeigen, die Kleinunternehmer haben ähnliche Probleme. Es geht, ganz viel geht am Telefon, das konnte sich nämlich keiner vorstellen damals. und so, ne? Also ich glaube, es ist total typisch, dass man mit etwas, was schon funktioniert, es einfacher ist, irgendwo reinzukommen. Das schafft etwas Sicherheit. Und das ist, glaube ich, auch deswegen ist auch stark. Und so würde ich auch sagen, könntet ihr auch Stiftungen akquirieren. Es gibt ja sehr viele Stiftungen, die als Satzungsziel Bildung haben. Und dass ihr vielleicht einfach in der Selektion, in der Akquise gleich auf, möchten sie ihren eigenen Standort haben. Ne? Ganz viele Stiftungen sind regional. Und ja, oft ist man da auch ein bisschen eitel und möchte, ne, möchte auch, dass das irgendwie da die Plakette an der Tür ist und so. Aber das ist ja kein Problem. Ne, dann könnt ihr denen da entgegenkommen, aber dafür müssen wir halt ein mehrjähriges Standortpartnerschaft übernehmen. Genau, ja. Und in größeren Städten, also ich meine, in Hamburg, Stiftungshauptstadt, nirgendwo gibt es so viele Stiftungen wie in Hamburg, hatte ich dann relativ leichte Aufgabe. In kleineren Städten wird es dann eher schwierig, ne? Ja. Aber wir haben ja noch große Städte wie Berlin, München offen, also. Ja. Und ich glaube tatsächlich, der Schlüssel ist, in den Kernfähigkeiten drüber nachzudenken, was fehlt da noch? Was kann der Social Franchise-Geber, wofür kann der sorgen? Zum Beispiel Fundraising-Struktur. Aber was brauche ich vor Ort? Was für Leute brauche ich, die das mit großer Leidenschaft machen? Und die nicht wie ich, ne? Also als Anna jetzt gesprochen, mir geht es um die Arbeit mit den Kindern und ich möchte möglichst viel organisieren, dass möglichst vielen Kindern geholfen wird. Und jede Stunde Verwaltung ist für mich irgendwie a waste of time. Ja. Deswegen gibt es Arbeitsteilungen in dieser Welt. Genau. Ich habe jetzt seit August meine erste Auszubildende als Kauffrau für Büromanagement. Die schafft auch schon viel weg. Ah, super. Ja. Aber auch eine ganz schöne Herausforderung. Du musst jetzt quasi jemandem was beibringen. Ja. Ich habe das damals in Duisburg schon gemacht. Das ist meine zweite dann jetzt quasi. Und Ja, das sehen wir natürlich auch so ein bisschen als unsere Verantwortung, ne? Das wieder weiterzugeben, sowas. Das, ja. Cool. Ja. Also Anna, ich bin beeindruckt, was ihr schon geschafft habt und ich hoffe, dass ein paar Hörer jetzt auf, das ist ja eigentlich ein Markt mit drei Ecken, ne? Vielleicht gibt es Hörer, die sagen, das wäre was für meine Kinder irgendwie als Bildungspate, als Bufti. Vielleicht gibt es Hörer, die sagen, ich habe Lust, das zu finanzieren oder gleich einen ganzen Standort aufzumachen. Ja, Kinder werden wahrscheinlich nicht so viel hören. Von denen haben wir ja auch schon genug. Aber vielleicht Kommunen, die sagen, Mensch, ich habe ein ähnliches Problem. Und ich habe auch, wie heißen sie, die Immobiliengesellschaft? Vonovia. Vonovia vor Ort. Ne? Da hat man ja schon mal ein Drittel der Miete. Genau. Im wahrsten Fall. Die ganze Miete, nur ein Drittel der Projektfinanzierung. Ja, aber genau, zum Thema Recruiting, also das, die Bildungspaten oder die leeren Zimmer, die sind ja nicht leer, die Zimmer, die gehen sehr, sehr schnell weg und wir haben jetzt gerade die Bewerbungsphase gestartet für Bildungspatenschaften ab nächstem Sommer, von daher da gerne drüber reden und weitererzählen. Super, also ich finde es ganz toll, auf das, wenn wir das nächste Mal sprechen, es dann nicht mehr 6 Standorte, sondern 12 gibt. Als wir das erste Mal gesprochen haben, gab es einen und ja, ich werde für euch trommeln und denk an Managementsysteme. Dankeschön. Danke dir. Der Ideencoach Podcast ist eine Produktion der Everest GmbH und Partner von LaboX Hamburg. Redaktion Gesa Holz und Sarah Bechtloff. Technische Bearbeitung Erik Uhlendorf.